Schöpfung scheint sich immer aus Unvollkommenheit zu entwickeln. Sie entsteht immer aus einem Bemühen und einer Frustration. Ich bin der Ansicht, dass sich auch unsere Sprache so entwickelt hat. Sie hat ihren Ursprung in unserer Sehnsucht, die eigene Isolation zu überwinden und zu versuchen, miteinander Verbindung aufzunehmen. Die Sprache, die Sprache, die Sprache, die Sprache, die Sprache, die Sprache, die Sprache, die Sprache, die Sprache, die Sprache. Ey Gottes Mühlen, Mannen, langsam meine Mühle malen. Ganscha Eva pflückt es sich kein Apfel, Eva pflückt es sich ein Hopfblatt. Früher gab's das Hasch wie Tabak, zur Begrüßung einen Handschlag, danach einen Kanten für das geschwitzte 20er. Heute gibt's dafür eine Straftat, ich nehm es toll wie Starbucks, Bucke drauf wie ein Lama, bin ein ballernder Star. Nicht so wie der Dalai Lama, rasend so wie Bade Ballacks, liegt auf der Hand wie Kotzand, neben Nasen schlag dich wie beim Schach El Passant. Nimm dir den Blatt aus der Hand, würge dich wirklich bis du macht, wirst dir ein 14er schläft, denn heute gehören sich Dinge, die gehören sich nicht. Dein Häuser Körper gehört dem Gift, dein Gehirn gehört dem Fetisch eines törichten Relikts, das beschissener ist als Hörbiss. Sweet Hudson auf Kommiss oder Credit, bis du lachst wie ein Kürbis, standartig neben einem Simpsons Vorspann. Und es dünstet in der Pump, Pump. Banai Gampel war ein Punker, tanzt in der Luft gleich Samba. Es dünstet in der Kammer, es dünstet in der Sauna. Und es dünstet aus dem Hammer und der Dunst steigt auf wie bei Cypress Wits an den Hollywood Hills. Mag da kommen was will, es gibt mir goldiges Chill. In der aufgehenden Sonne spiegelt sich in meiner Chopper Sonnenbrille wie Johnny Depp auf Mescaline in vielen Glowing. Schwöre ich durch die Hood mit ner 44er Browning. Sieht es aus, als würde ich pirschen, Homie, wie Keanu Reeves in den 47 Ronin. Mörder, ich will nur einen Platz an der Sonne. Ich will nur einen Platz an der Sonne, nur einen Platz an der Sonne. Wie Photovoltaikpaneele, ein Berg aus Augäpfeln hat schon so viel gesehen, schon so viel gesehen. Ob Balujew oder Zahnarzt, doch das macht kurz Klick wie ein Wasserkocher und sie haben den Knick wie ein Zahnstocher. Ja, heute gehört wie Dübel Harzen zu dem Übermenschen Standard. Cannabis ist da anders, überall eine Art Brandmark. Man wird geübt und bewandert, denn die Preise sind sehr schwankend. Wie Tratzer Läufer trunken, ich seh all diese Halunken dankend. Wie Hallenspieler banken, abends an den Puffuchen am Montagabend. Wieder unten an den Bass wie ein Bassstunden geschlagen wie ein Hund. Und danach wieder die Lumpe zwischen die Kampfschatz und den Fall und den Gurgeln und dann schlucken. Ball, lutschen, suck and play, this is entertain, du wirst penetrate, ich smoke ganscher Haze. Du sitzt am PC, schaust die Themen der Maus oder pay, du lustig Lego aufbauen. Ich vögel nur noch vegetarische Frauen. Warum fragst du dich etwas schlutzig, nicht wenig erstaunt? Ich bin der Typ, der Dinge im Leben nein haucht. Ich bin der Typ, der anstatt Leben Szenen missbraucht mit Uzis, oh yeah. Wirklich interessant wird es erst, denke ich, wenn wir die gleichen Lautfolgen dafür verwenden, um uns miteinander über abstrakte und nicht greifbare Dinge auszutauschen, die wir erfahren. Was ist eigentlich Frustration? Oder was ist Zorn? Oder Liebe? Wenn ich Liebe sage, dann verlässt dieser Klang meinen Mund und erreicht das Ohr meines Zuhörers. Reist dann weiter durch das Labyrinth seiner Gehirnwindungen und gleicht es ab mit seiner Erfahrung an Liebe oder seiner Sehnsucht danach. Und mein Zuhörer versteht mich und er sagt, ich verstehe. Aber woher weiß ich, dass er mich verstanden hat? Worte sind flüchtig. Sie sind nur Symbole. Sie sind tot. Verstehst du? Und so viele Erfahrungen, die wir machen, sind gar nicht greifbar. Und so vieles, was wir erfahren, können wir nicht in Worte fassen, weil sie nicht vorhanden sind. Dennoch ist es so, dass wenn wir in einem Gespräch irgendwann spüren, dass wir dieselbe Sprache sprechen und glauben, verstanden zu werden, dass wir dann das Gefühl haben, spirituell miteinander verbunden zu sein. Vielleicht ist dieses Gefühl nur flüchtig, aber ich denke, dafür leben wir.